Wie wäre es, wenn ich in einem Datendashboard genau sehen könnte, welche Behörde wann und zu welchem Zweck Daten zu meiner Person angefragt und abgerufen hat? Und wenn ich dort nachschauen könnte, welche Behörde überhaupt welche Daten über mich gespeichert hat, dann wäre die Datenverarbeitung des Staates weitaus transparenter als heute, wo man kaum jemals einen Überblick hat, welche personenbezogenen Informationen in welchen Akten schlummern. Estland, einer der digitalsten Staaten der Erde, hat so etwas gebaut. Dort dürfen Behörden zwar wechselseitig Daten abfragen, aber diese Anfragen werden protokolliert. BürgerInnen können jederzeit Einsicht nehmen, wer wann welche Information über sie angefordert hat. Wenn sich zeigt, dass eine Abfrage unberechtigt war, gibt es hohe Strafen. Eine solche Transparenz-Website werten auch deutsche DatenschützerInnen als den goldenen Weg. Abruf von Daten nach dem Once-Only-Prinzip, ja, aber mit bisher nie gekannter Transparenz und Kontrolle für BürgerInnen. Parallel zum Beschluss über das Gesetz zur Registermodernisierung wurde daher auch für Deutschland eine solche Website versprochen, das Datenschutzcockpit. Markus Richter, der für die Registermodernisierung zuständige Staatssekretär im Bundesinnenministerium, versprach 2021, mit dem Datenschutzcockpit hat jeder Bürger die volle Kontrolle über seine Daten. Diese Offenheit und Transparenz schaffen Vertrauen in den digitalen Staat. Ob es aber wirklich so kommt, ist alles andere als sicher. Nach unseren Gesprächen mit vertrauenswürdigen staatlichen Datenschutz-Insidern, die aufgrund ihrer beruflichen Situation nicht namentlich genannt werden wollen, kommt das Datenschutzcockpit bisher nicht vom Fleck. Daher droht jedenfalls am Anfang, vielleicht auch auf Dauer, eine Verknüpfung von Registern ohne die Transparenz, die das Cockpit eigentlich sicherstellen sollte. Warum? Deutschland hat die Digitalisierung so lange verschlafen, dass nun alles ganz schnell gehen muss. Und so ein Cockpit wäre natürlich mehr Arbeit und würde dabei nur bremsen. Aber auch die Konzeption des deutschen Cockpits hat viele Schwächen, monieren uns gegenüber Mitarbeiter von Datenschutzbehörden. So sei eine Verknüpfung von Daten mittels Steuer-ID auch möglich, ohne dass das Cockpit davon überhaupt etwas mitbekomme. Transparenz wäre also nicht automatisch bei jedem Abruf von Daten mittels Steuer-ID gewährleistet, sondern nur, wenn die Behörde sich darum kümmert, den Abruf auch brav an das Cockpit zu melden. Das werden Behörden, wenn überhaupt, nur lückenhaft tun. Und gerade wo Datenabfragen besonders spannend sind, etwa bei Abrufen durch Polizei und Geheimdienste, soll von der Meldung ans Cockpit abgesehen werden können. Wenn das tatsächlich so kommt, bleibt von Transparenz und Vertrauen wenig übrig, obwohl der zuständige Staatssekretär Markus Richter es eigentlich anders versprochen hatte. So ein Datendashboard Light wäre unter Umständen schlechter als gar kein Dashboard, weil es wieder nur Transparenz simuliert und die Leute durch nicht erfüllte Versprechen frustriert.